Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Uncommon Taste, einem ab jetzt zweiwöchentlich im Internet stattfindenden Videospiel-Podcast. Mein Name ist Merlin, neben mir sitzt der Joe. Wir beiden werden in Zukunft über die aktuellsten Themen der zwei Wochen im Bereich Videospiele reden, jeweils uns ein Hauptthema aus diesen Themen herausgreifen, über das wir dann ein bisschen ausführlicher und in die Tiefe gehender diskutieren werden. Ich persönlich bin seit Jahren leidenschaftlicher PC-Spieler. Hauptsächlich spiele ich Rollenspiele, aber auch ein paar Strategiespiele, ein paar Actionspiele und bin damit quasi ja am anderen Ende des Spektrums im Vergleich zu Joe, der nämlich... Genau, ich bin der Joe. Ich spiele hauptsächlich auf Konsolen und spiele da vor allem am liebsten japanische Rollenspiele, aber auch mal Third-Person-Shooter oder auch Actionspiele. Und Merlin und ich, wir wohnen seit ungefähr einem Jahr zusammen in einer Studenten-WG und obwohl wir auf verschiedenen Plattformen spielen, wie ihr gerade schon gehört habt, einigt uns dann doch die gemeinsame Liebe zum Videospiel, was schon dazu geführt hat, dass wir ellenlange und stundenlange Diskussionen in unserer WG-Küche gehabt haben, sehr zum Unmut unserer WG-Mitbewohner. Und deswegen haben wir beschlossen, wir verlagern einfach diese ganzen Gespräche ins Internet. Genau. Und entsprechend werden wir uns, wie gesagt, alle zwei Wochen jetzt mit den aktuellsten News und ein paar anderen Themen beschäftigen. Ihr könnt also an unseren wunderbaren, ellenlangen, stundenlangen Küchendiskussionen teilnehmen. Wir ermutigen euch auf jeden Fall auch jedes Mal dazu, eure Meinung loszuwerden, falls ihr irgendwas dazu sagen wollt zu den Themen, die wir besprechen. Gerade beim Hauptthema werden wir nochmal jeweils spezielle Fragen stellen an die Community, die sich dann entsprechend bei uns melden kann. Es wird in Zukunft ein Forum geben, aber es gibt auf jeden Fall jetzt am Anfang schon mal, wo das Forum noch nicht steht, die Möglichkeit, sich einfach direkt per Kommentar beim Podcast und zum Podcast zu melden. Fangen wir also mit den News an. Die erste Story quasi, beziehungsweise das erste Thema, wird die PS Vita sein. Da gibt es in letzter Zeit ja immer wieder regelmäßig News, größere und kleinere. Und Joe wird jetzt einfach mal kurz zusammenfassen, was so das Aktuellste und Wichtigste davon ist. Genau, zur PS Vita, da gab es heute eine Neuigkeit. Und zwar hat sich der CEO von Sony Corporation, Kassi Rai, in einem Interview mit Reuters zu den Vita-Verkaufszahlen geäußert und hat dazu gesagt, dass die bisherigen Verkaufszahlen sich mit den Erwartungen Sonys bisher decken und dass es nun in einigen Territorien momentan nur noch ein bisschen schwächelt, aber er wollte dabei kein Territorium nennen. Er meinte damit aber wahrscheinlich sogar eher Japan, weil die Vita sich momentan in Japan nur extrem schleppend verkauft, pro Woche ungefähr nur 10.000 Einheiten und damit sogar noch weniger als der Vorgänger, nämlich die PSP. Und was natürlich auch noch dramatischer ist im Vergleich zur PSP, 9 Monate nach dem Launch, muss man halt einfach sehen, dass sich die Vita erst ungefähr 900.000 Mal verkauft hat, während sich die PSP, die damals ja auch schon schleppend angefangen hat, damals bereits 1,2 Millionen verkaufte Einheiten in Japan hatte. Also hier merkt man auf jeden Fall, dass Sony mit der Vita auf jeden Fall ein paar Probleme hat. Und das finde ich persönlich also relativ schade, weil die Vita ist meiner Meinung nach ein sehr tolles Stück Hardware, also technisch sehr ausgereift. Ich finde die Idee mit dem hinteren Touchpad ganz gut. Die Steuerung, so wie ich das bisher schon mitbekommen habe, funktioniert ganz gut. Es hat 2 Analogsticks im Gegensatz zum 3DS, ist damit sozusagen auch geeignet für Shooter. Und auch der Preis, also man kriegt ja die Wii-Fi-Variante bereits für 200 Euro, ist meiner Meinung nach völlig okay. Aber was halt natürlich momentan extrem fehlt, ist halt das Spielangebot. Also ich muss halt leider sagen, das Spielangebot ist bisher extrem mager. Von den Spielen, die es bisher gibt, interessiert mich, wenn überhaupt, nur Uncharted Golden Abyss, was halt auch nur ein Spin-off von einer Uncharted-Serie ist. Und es kommt zwar jetzt demnächst vielleicht noch ein paar Spiele wie Assassin's Creed 3 Liberated, was aber auch nur ein Spin-off ist, vielleicht noch ein Killzone-Spin-off, aber eigentlich kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, jetzt brauche ich eine Vita. Und deswegen frage ich mich, wie soll es jetzt wieder weitergehen? Also ich meine, zum Beispiel, wo bleibt Monster Hunter? Monster Hunter war eigentlich der Garant dafür, dass die PSP in Japan überhaupt noch die Kurve gekriegt hat. Warum hat Sony eigentlich kein Exklusivdeal mit Capcom geschlossen? Und natürlich, es kommen jetzt auch noch News, wie dass jetzt die Vita auch PS1 Classics unterstützt, was aber meiner Meinung nach auch nur gimmicky ist, also nicht gerade ein Kaufgrund für mich, für die Vita. Und es gibt jetzt auch erst Gerüchte, dass anscheinend Sony möglicherweise PS2 Classics plant, also es soll anscheinend an einem Tag über das japanische PlayStation Network möglich gewesen sein, 2 PS2 Spiele runterzuladen, und das eine war Dead or Alive 2, das andere war ein Castlevania Spiel. Aber auch das wäre schon ganz cool als jemand, der die PS2 sehr gemocht hat, aber letztendlich auch kein Kaufgrund für mich in dem Sinne. Ja, absolut. Also ich finde, dass es definitiv dazu beiträgt, dass es eine gewisse Bandbreite gibt im Line-Up von der Vita. Das heißt also, PS1 und PS2-Titel können schon dazu beitragen, um die Vita irgendwie aktuell zu halten. Aber klar, Kaufargument sind letztendlich die Sachen, die exklusiv für die Vita kommen. Und auch da muss ich sagen, dass ich mit den ganzen Spin-Offs, die es damals für die PSP auch gab, nie richtig was anfangen konnte. God of War war ein tolles Spiel für die PSP, das damals rausgekommen ist. Aber trotzdem letztendlich ja einer der wenigen Kaufgründe so ungefähr. Was ich zum Beispiel nett fand, war sowas wie Metal Gear Solid Acid, wo es quasi ein normales, bekanntes Videospieluniversum gibt, in dem aber zumindest ein anderes Spielprinzip ausprobiert wird. Und gerade die Vita bzw. Handheld Gaming eignet sich nun mal auch für etwas andere Herangehensweisen. Das heißt, man könnte ja tatsächlich auch aus einem Assassin's Creed oder einem Uncharted wirklich eine sehr eigene und individuelle Spielerfahrung machen, die jetzt wirklich auch sich von dem differenziert, was auf den großen Konsolen derzeit in den Serien passiert. Man könnte das also tun. Das Problem ist bloß, die meisten Sachen, die halt kommen, sind direkte Spin-Offs, indem man genau dasselbe tut wie auch auf der normalen Konsole. Und es ist halt sehr fragwürdig, wie viele Leute tatsächlich unbedingt einen Assassin's Creed Spin-Off spielen wollen, wenn sie das Ganze auf der Konsole auch so haben können. Cross-Buy ist wieder auch ein nettes Gimmick, aber das ist genau das Problem. Also zurzeit hat die PS Vita einen Riesenhaufen Gimmicks, aber keinen richtigen Verkaufsgrund. Und wegen einem Riesenhaufen Gimmicks kauft halt kaum einer so eine blöde Vita, wie man ja auch feststellt. An den Verkaufszahlen sowohl in Europa als auch in Japan, überall letztendlich. Was her muss, sind exklusive Titel, die wirklich einen Kaufgrund bieten. Und auch wenn da immer mal wieder ne, Ankündigungen sind, es kommt ja was, es passiert ja was, es kommt jetzt langsam in Gang. Alles, was jetzt bislang angekündigt wurde, wie gesagt, sind ja nette Spin-Offs, die aber jetzt irgendwie, glaube ich, niemand direkt haben will. Und es ist ja wirklich super schade, wenn die Vita wegen sowas untergeht. Ich meine, die Vita ist definitiv, gerade im Handheld-Bereich, aber auch allgemein von der Hardware her super attraktiv. Der Preis, wie du schon gesagt hast, mit 200 Euro ist extrem günstig, was man am Anfang, also die meisten Leute hätten das nicht erwartet, die ist ja mit 250 Dollar, glaube ich, gestartet, was schon absoluter Kampfpreis war. Von daher, da ist wesentlich mehr drin und es wäre irgendwie schade, wenn man so viel Geld und Zeit in so eine wunderbare Konsole investiert, einen wunderbaren Handheld investiert und ihn letztendlich dann quasi dahin siechen lässt, weil man ihn nicht mit der richtigen Software unterstützt. So. Aber naja, das war das alte Problem bei der PSP. Jetzt bei der Vita scheint sich das ein bisschen zu wiederholen. Schade drum, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, yep, genau. Also ich meine, klar, auch bei der PSP hatte man natürlich zumindest den Vorteil in der Hinsicht, dass man bevor es die PSP gelauncht ist, zumindest schon mal wusste, es wird ein Metal Gear Acid kommen, es wird ein Crisis Core Final Fantasy 7 kommen. Also das zumindest schon mal bekannt war. Es werden noch bestimmte Titel kommen, die dann auf potenzielle Käufer noch sagen, okay, ich kaufe die PSP schon jetzt und weiß, dass später noch welche kommen. Bei der Vita ist das momentan halt leider nicht der Fall. Genau. Aber dann können wir ja auch eigentlich schon zur nächsten News kommen, und zwar hat Square Enix ein neues Programm gestartet, das sich Core Online nennt, mit dem es möglich ist, sowohl Spiele auf dem PC zu streamen, und dabei kann man anscheinend sogar bestimmte Spiele von Square Enix kostenlos spielen. Merlin, kannst du uns dazu denn vielleicht mehr sagen? Ja, genau, das ist eigentlich eine der spannendsten News der letzten Tage, wie ich finde. Und zwar, wie Joe gerade schon gesagt hat, gibt es jetzt ein System von Square Enix, das nennt sich Core Online. Über coreonline.com, glaube ich, ist die Seite auch, kann man es direkt erreichen. Das Konzept dahinter ist vom Prinzip her, dass man tatsächlich umsonst, natürlich mit einem Haken, aber grundlegend erstmal umsonst Spiele von Square Enix spielen kann. Derzeit betrifft das Hitman Blood Money. Also der Vorgänger vom jetzt demnächst erscheinenden Hitman Absolution von 2006 und Mini Ninjas, ein, sagen wir mal, eher kleineres und jugendfreundlicheres Spiel, was auch von Square Enix gepublished wurde. Diese beiden Spiele kann man also im Webbrowser direkt spielen. Sie werden gestreamt, ähnlich wie bei OnLive. Und das Einzige, was man dafür machen muss, ist letztendlich Werbung gucken. Das heißt also, man kann sich mit einer Minute Werbung bis zu 20 Minuten Spielzeit quasi erkaufen, so ungefähr. Diese 20 Minuten kann man dann auf jedes Spiel anwenden, das gerade aktuell verfügbar ist. Wie gesagt, derzeit sind es nur zwei, aber es sollen noch welche andere kommen. Und letztendlich kann man quasi damit bis zu 60 Minuten schon im Voraus ansparen und dann 60 Minuten am Stück im Browser spielen. Wie gesagt, derzeit gibt es zwei Spiele. Angekündigt sind schon zwei weitere, und zwar Lara Croft and the Guardian of Light, also das Koop-Spiel, das vor kurzem für Xbox Live Arcade und PSN rausgekommen ist. Und außerdem Tomb Raider Underworld. Also zwar auch zwei größere und bekanntere und beliebtere Titel, die dann ebenfalls nach demselben System umsonst spielbar sein werden. Grundlegend braucht man von den Specs her, also von den Systemvoraussetzungen, nicht wahnsinnig viel. Für Hitman, das ja wie gesagt auch schon ein wenig älter ist, braucht man tatsächlich nur ein Pentium 4 mit 1,5 GHz, Windows XP gerade mal, 512 MB RAM und eine Grafikkarte, die zumindest DirectX 9 unterstützt. Und das ist ja insgesamt nun tatsächlich nicht so wahnsinnig spektakulär. Für Mini Ninjas, den etwas aktuelleren Titel der beiden, brauchen wir dann schon ein bisschen mehr, und zwar mindestens einen Dual-Core-CPU, 1 GB RAM, beziehungsweise wenn man unter Vista oder Windows 7 oder auf dem Mac spielt, dann braucht man schon 2 GB RAM, eine Radeon HD 3400 oder höher oder eine GeForce 9600 oder höher, die zumindest beide auch 256 MB Videospeicher haben müssen. Insgesamt finde ich es aber ein ganz interessantes System. Ich habe es vorhin auch natürlich mal ausprobiert, ob es überhaupt funktioniert, gerade auch für uns Deutsche. Es funktioniert tatsächlich einwandfrei. Man guckt sich seine Werbung an, die man tatsächlich sogar auch auswählen kann, welche man sehen möchte. Es gibt meistens 3 zur Auswahl. Wenn man 1 Minute geguckt hat, beziehungsweise die Werbung zu Ende geguckt hat, wenn es 1,5 Minuten waren, kriegt man ein bisschen mehr. Kriegt man halt Spielzeit gut geschrieben, die man dann, wie gesagt, auf eines der Spiele, das derzeit online ist, anwenden kann. Die Ladezeiten sind echt moderat. Wir haben hier ein 6000er DSL, also nicht das Schnellste vom Schnellsten. Und trotzdem habe ich nicht länger als 1 bis 2 Minuten gewartet. Kommt wahrscheinlich auch auf die Auslastung der Site an. Ja, also ich finde es an sich ist wirklich ein interessantes Konzept. Und ich glaube auch, dass das durchaus Anklang finden kann. Also ich meine, ich habe es vorhin ja auch in deinem PC gesehen, es läuft absolut flüssig. Ich meine, klar, das Hitman-Spiel ist halt schon ein bisschen älter, also grafisch kann das halt nicht mehr so überzeugen. Aber letztendlich, alles war flüssig, die Action war flüssig, es ließ sich gut steuern, gab es eigentlich keine Lags, konnte ich jedenfalls nicht erkennen. Und ich meine, klar, wer würde nicht gern einfach mal 1,5 Minuten für Werbung aufwenden, ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt oder zu viel verlangt. Und dafür dann ein komplettes Spiel irgendwann fertig spielen, denke ich, ist auf jeden Fall extrem interessant. Ich meine, ich selbst als Konsolenspieler werde dieses Angebot wahrscheinlich nicht nutzen können, weil ich einfach eben nicht auf dem PC spiele und das bisher natürlich nur für den PC gibt. Und ich glaube, ich persönlich, mir wäre es dann vielleicht dann doch, also mir persönlich jetzt doch ein bisschen zu nervig, dann immer wieder Werbung angucken zu müssen. Also ich glaube, ich investiere dann doch lieber dann ein paar Euros in ein Spiel und hab das dann auch komplett als mit am besten noch auf der Disc und kann das dann spielen, wann ich will und ohne online sein zu müssen und so weiter. Also das ist natürlich Streaming momentan, wie gesagt, es hat gut ausgesehen, keine Lags, aber wer weiß, ob das nicht, wenn es mal mehr Spiele gibt, ein größeres Spielangebot, wenn es auch immer aktuelle Spiele gibt, wenn zum Beispiel das neue Tomb Raider, was nächstes Jahr erscheint, gleich auf Core Online verfügbar ist, ob dann nicht die Server so viel Last tragen müssen, dass es dann nicht mehr ganz so flüssig läuft. Also ich bin da immer noch bei Stream ein bisschen skeptisch, aber an sich denke ich, ist ein sehr interessantes Konzept. Ja, definitiv. Also es kommt natürlich wirklich auf die Spiele an. Ich muss natürlich auch sagen, jetzt für sowas wie Hitman Blood Money bezahlt man wahrscheinlich im Handel auch nicht viel mehr als 10 Euro, wenn du ein bisschen Glück hast, kriegst du vielleicht sogar für 5. Oder du kaufst es mit dem mal im Steam beim Angebot für 2,50. Also letztendlich könntest du das Spiel auch komplett auf deine PC haben, um es offline zu spielen, für ein paar Euro. Ich finde es trotzdem eine nette Sache. Also ich glaube, es ist dann eher sowas wie eine, vielleicht für manchen auch wie eine erweiterte Demo. Oder für mich zum Beispiel ist es einfach nett, wenn ich gerade mal nichts Besseres zu tun habe. Ich habe Blood Money jetzt schon gespielt. Ich kenne das Spiel, es macht durchaus Spaß. Vielleicht, ne, setze ich mich dann einfach mal davor, registriere mich da und sage, okay, gut, 1,5 Minuten das gucken. Suche mir eins meiner Lieblingslevel raus und spiele das dann einfach mal nebenher durch. Hat jetzt eher Werbezwecke vielleicht, als dass man damit wirklich groß Geld verdienen kann, aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall eins der interessanteren Konzepte, und falls es tatsächlich mal so sein sollte, dass wir halbwegs aktuelle Spiele auf diese Plattform kriegen, dann glaube ich, kann es richtig interessant werden. OnLive als ein anderes System, das es ja so ähnlich angeboten hat quasi, ist ja jetzt so langsam wieder am Abflauen. In manchen Gebieten hat es ja recht gut funktioniert, indem halt die Internetanbindung gut genug war. Daran scheitert es halt so ein bisschen. Und so richtig, ja, aus der Startphase rausgekommen und erfolgreich geworden ist es leider nicht. Das ist jetzt quasi ein etwas anderes Konzept, das aber in dieselbe Richtung geht, und man muss es jetzt einfach mal verfolgen. Also ich werde auf jeden Fall meine Augen irgendwie offen halten in der Richtung. Ich werde da regelmäßig mal drauf gucken. Tomb Raider Underworld zum Beispiel habe ich noch nie gespielt. Ist jetzt auch nichts, was ich dringend spielen müsste, aber was ich garantiert spielen würde, wenn es umsonst ist nebenher. Das heißt, wenn ich irgendwie demnächst mal Zeit habe und sobald es draußen ist, würde ich mir das, glaube ich, tatsächlich mal einfach angucken und vielleicht tatsächlich im Browser spielen. Es gibt auch eine Gamepad-Unterstützung, was natürlich für zum Beispiel Tomb Raider Underworld und auch vielleicht für Guardian of Light interessanter wäre. Die funktioniert wohl derzeit noch nicht auf dem Mac und auch nicht über Google Chrome, obwohl Google Chrome eigentlich empfohlen wird für die ganze Plattform. Aber für Firefox und für den Internet Explorer gibt es Plugins, die direkt dein Gamepad erkennen, das am PC angeschlossen ist, und so kannst du auch mit dem Gamepad spielen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich schön finde. Das ganze System ist gerade erst gelauncht und scheint schon recht rund zu laufen und sich um viele Dinge zu kümmern, die halt Probleme verursachen könnten. Abzuwarten, was da letztendlich draus wird. Dann kommen wir zur nächsten Story. Und zwar geht es dabei um ein Konzert, das schon mehrere Jahre stattfindet, in dem es um Videospielmusik geht. Da hat gerade der Vorverkauf der Karten begonnen. Und Joe, als großer Freund dieser Konzertreihe, wird uns dann jetzt mal kurz zusammenfassen, worum es da eigentlich geht. Genau, also es handelt sich bei diesem neuen Konzert um das sogenannte Final Symphony. Und zwar ist es die neueste Konzertreihe der Macher der Symphonic-Konzertreihe, die manche von euch vielleicht kennen von Symphonic Fantasy, Symphonic Legends oder Symphonic Odysseys, die letzten Jahre in der Philharmonie in Köln stattgefunden haben. Und diesmal liegt der Fokus ganz auf die Musik aus Final Fantasy 6, 7 und 10. Wird es nächstes Jahr am 11. Mai 2013 zwei Konzerte geben, die in Wuppertal stattfinden werden, in der Stadthalle in Wuppertal, die für seine extrem gute Akustik bekannt ist, so und aufgeführt vom Sinfonieorchester Wuppertal. Und die beiden Komponisten, die für die Soundtracks dieser drei Spiele verantwortlich sind, also Nobuo Uematsu als derjenige, der eigentlich fast alle Final Fantasy Spiele vertont hat, aber auch Masashi Hamauzu, der jetzt für den 13. Teil verantwortlich war, die werden beide anwesend sein, werden auch beide Autogramme geben vor den Konzerten. Und die Karten sind ab sofort erhältlich. Also die Karten, die waren in den letzten Jahren extrem beliebt und begehrt, waren teilweise extrem schnell weg. Es sind aber noch Karten da, vor allem für die Vorstellung um 14.30 Uhr. Für die Abendsvorstellung sind noch weniger Karten erhältlich. Aber wer Interesse daran hat, der soll einfach mal auf Eventim oder auf Westticket nach Final Symphony gucken und kann dort Karten erwerben. Wie Merlin ja schon erwähnt hat, also ich bin ein riesiger Fan von Videospielmusik an sich als Musikform, aber auch generell von diesen Konzerten und muss sagen, dass die Konzerte, die diese Symphonic Reihe bisher veranstaltet haben, mehr sind als die anderen Videospielmusikkonzerte, die man weltweit kennt. Und zwar liegt das daran, dass es nicht nur bloße Fanservice-Arrangements, wie ich jetzt nennen möchte, gespielt werden, also Arrangements von, wo die Musik möglichst unverfälscht für Orchester übertragen wird, sondern dass wirklich versucht wird, Videospielmusik mit klassischer Musik zu verbinden. Also dass man versucht, die Musik von Final Fantasy in klassische Muster reinzubringen, also wie zum Beispiel ein klassisches Konzert für Klavier und Orchester zu Themen aus Final Fantasy 4, 5 und 6, wie wir das letztes Jahr in Symphonic Odysseys gehört haben. Und ich finde, es zeigt dann auch, dass Videospielmusik durchaus als eigene Kunstform in dem Musikgenre gelten kann und dass es natürlich auch zeigt, dass Videospiel an sich mehr ist als das, was in den Medien vielleicht bekannt ist. Also es besteht aus mehr als nur Ego-Shootern oder sonst was, sondern Videospiele können wirklich auch Kunst sein. Und ich glaube, Videospielmusik ist da ein Element darin, was das besonders stark zeigt. Und meine Meinung wird darin eigentlich nur bestärkt, dass die Symphonic-Konzerte, die in Deutschland stattfinden, innerhalb der Videospielmusikszene mittlerweile extrem renommiert sind, haben extrem viele Awards abgeräumt, gelten als die artistisch besten Videospielmusikkonzerte, die es weltweit gibt und das in Deutschland. Also da muss man dem deutschen Produzenten Thomas Böcker ein Riesenkompliment machen, dass er das geschafft hat, in Deutschland wirklich so eine Konzertreihe zu etablieren. Und ich kann nur sagen, ich habe mir gleich, als es die Karten zu kaufen gab, Karten gekauft und ich kann es kaum erwarten, dorthin zu gehen, mir das wieder anzuhören, weil es wird bestimmt wieder extrem gut. Also ich kann jedem, der irgendwie nur mit was mit Final Fantasy oder mit Videospielmusik zu tun hat und in der Nähe ist, kauft euch Karten, geht da hin und lasst euch einfach verzaubern. Ja, das war ein sehr schöner Fan-Rant auf jeden Fall. Das hat mir gut gefallen. Das Einzige, was ich sagen muss, vorweg, ich finde es ein bisschen random, dass es irgendwie 6, 7 und 10 sind. Aber wahrscheinlich passte das einfach von den Arrangements her. Ich persönlich habe jetzt mit Videospielmusik gar nicht so viel am Hut. Ich finde es trotzdem auch klasse. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, dass das halt ein Stück weit auch jetzt, ne, also hauptsächlich sind es japanische Spiele und Arrangements, wobei natürlich auch die Japaner diejenigen waren, die sich schon auf dem Super Nintendo und auch auf dem Nintendo Mühe gemacht haben, tatsächlich Videospiel-Soundtracks zu schaffen oder Melodien zu schaffen, die sehr ikonenhaft sind, die man sich gut merken kann, die einem gut im Gedächtnis bleiben. Und das wird jetzt quasi dadurch belohnt. Also in Japan wurde einfach immer schon ein bisschen mehr Wert auf die Musik zum Spiel gelegt, als das wahrscheinlich im Westen der Fall war. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, bei den großen Blockbustern, alles was in den letzten Jahren erschienen ist, gibt es natürlich auch aufwendige Soundtracks und so weiter. Aber das ist einfach etwas sehr Japanisches, dass man halt da auch immer viel mehr mit Musik gearbeitet hat im Spiel. Dass Musik immer ein Teil von der Spielerfahrung war, was im Westen, glaube ich, erst ein bisschen später gekommen ist. Aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das bringt uns ein bisschen weg von diesem ganzen. Viele sehen Videospiele immer noch sehr als Nische und ich meine, man muss halt dazu sagen, wir oder unsere Industrie, was heißt unsere Industrie, die Industrie Videospiel setzt halt mittlerweile wesentlich mehr Geld um, als zum Beispiel Hollywood das tut und entsprechend ist es schon so, denke ich, dass man das ernster nehmen muss, ernster nehmen kann. Und es gibt ja auch genug große Produzenten, die für Hollywood arbeiten, genug große Komponisten, die auch für Hollywood-Filme arbeiten, die jetzt auch schon für Videospiele produziert haben. Es wird immer aufwendigerer Voicecast betrieben, es gibt immer bekanntere Leute, die in Videospielen Rollen sprechen. Und von daher denke ich, das ist ja einfach so eine gesamte Entwicklung, was irgendwie das Sounddesign von Videospielen angeht. Genau, also du hast ja schon erwähnt, Hollywood-Größen, also zum Beispiel Hans Zimmer hat jetzt die Soundtracks für Modern Warfare 2 gemacht, Harry Gregson-Williams, den man auch kennt von den Narnia-Soundtracks, komponiert die Soundtracks zu Metal Gear Solid. Also es sind schon große Namen dabei, genauso auch das neue Spiel der Heavy Rain-Macher mit Ellen Page. Also Hollywood erkennt, dass Videospiele total im Kommen sind, total boomt, und das tut den Videospielmedium mit Sicherheit gut. Und weil du vorhin gesagt hast, warum, dass es ein bisschen random ist, dass Final Fantasy 6, 7 und 10 sind, also da gibt's natürlich auch wieder viele Diskussionen, warum kein Final Fantasy 8, kein Final Fantasy 9. Letztendlich in einem Interview hat Thomas Berger gesagt, natürlich gibt's dann wieder Diskussionen darüber, welche Teile man spielen sollte, aber sie möchten sowieso versuchen, Tracks für die Trackliste auszuwählen, die bisher in Final Fantasy Konzerten nicht gespielt wurden. Also er hat da ein Beispiel genannt aus Final Fantasy X, aus den bisherigen Konzerten gibt es vielleicht ein, zwei Lieder aus dem 4-CD schweren Soundtrack, die bisher live aufgeführt wurden. Und sie möchten halt versuchen, andere Stücke, die vielleicht jetzt keine offensichtlichen Fan-Favorites sind, nochmal hervorzuheben, ihnen eine ganz andere Note zu geben. Also das haben sie auch in den letzten Konzerten schon gemacht mit einem Track aus Final Fantasy 3, den jeder zwar kennt, aber den niemand so auf der Rechnung hatte, dass der so unglaublich schön sein konnte. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diese Konzertreihe auch wieder von den anderen Konzertreihen, die es so weltweit gibt, hervorstechen lässt. Und ja, wie gesagt, ich kann es wie gesagt nur absolut empfehlen, aber damit möchte ich auch meinen Fanboy-Rant ein bisschen beenden und zum nächsten Thema überleiten. Und zwar ist es natürlich für uns Konsolenspieler ein sehr wichtiges Thema, nämlich die Wii U. Wie wir alle wissen, soll die Wii U ja demnächst bzw. Ende des Jahres noch erscheinen. Viel ist zwar noch nicht so viel bekannt, aber es hat sich anscheinend etwas Neues ergeben und dafür kann uns Merlin bestimmt noch was erzählen. Ja, genau. Und zwar ist es nämlich so, dass jetzt so halb geleakt, halb öffentlich gemacht wurden die Specs von der neuen Konsole, von der Wii U. Beziehungsweise Nintendo hat sich dazu noch nicht geäußert, zumindest am heutigen Tage noch nicht, wo diese News quasi das erste Mal im Internet erschienen ist. Das heißt, wir können noch nicht sagen, ob es tatsächlich jetzt die finalen Specs sind. Wir wissen auch noch nicht alles, aber die Seite Eurogamer.com, wir werden nochmal einen Link packen zu dem Artikel, in dem das Ganze besprochen wurde, ist an die Entwickler herangetreten, die schon natürlich Development Kits haben und schon damit arbeiten, um halt die ersten Spiele für die Wii U zu produzieren, und hat nachgefragt, wie sieht es denn mit den Specs aus, mit was arbeitet ihr derzeit? Und zumindest ist dabei rausgekommen, dass anscheinend die GPU, ein Custom-Chip von AMD, ungefähr 7er Serie, verbaut ist, der DirectX 10 und Shader Type 4 unterstützt. Und es zumindest 1 GB RAM gibt. Zum CPU kann man noch nicht viel sagen. Ist wahrscheinlich ein wenig langsamer als die derzeitige Konsolengeneration, so im Vergleich zur Relation. Die Grafikkarte der GPU ist ein Stück weit stärker als die aktuelle Generation, unterstützt ja auch DirectX 10. RAM ist quasi verdoppelt. Die beiden aktuellen Konsolen, PS3 und Xbox 360, haben nur 512 MB RAM. Wir haben jetzt 1 GB RAM. Der CPU, wie gesagt, wird wahrscheinlich leicht hinterherhinken. Das ist, wie gesagt, alles noch nicht bestätigt, das ist noch nichts offiziell von Nintendo, das ist nur das, was jetzt die Developer verraten haben, womit sie derzeit arbeiten. Grundlegend kann man jetzt also sagen, die Wii U wird wahrscheinlich ein ganz kleines Stück stärker sein als die derzeitige Generation, was natürlich potenziell bedeuten könnte, dass, wenn man jetzt tatsächlich dann im kommenden Jahr, bevor dann die nächsten beiden Konsolen rauskommen und damit die eigentlich nächste Generation der Konsolen, die Wii U tatsächlich als stärkstes Glied der Kette vielleicht die am schönsten aussehenden Spiele abbekommen wird. Muss man jetzt natürlich erstmal abwarten, wie das letztendlich dann von Entwicklern genutzt wird, aber ich gehe davon aus, dass dann auch Cross-Plattform entwickelt wird tatsächlich. Ich meine, wenn die Wii U jetzt mithalten kann, warum sollte man dann quasi diesen potenziellen Markt ignorieren? Grundlegend trotzdem ein wenig enttäuschend, muss ich für mich persönlich sagen. Jetzt nur, was die Specs angeht, hätte ich mit ein bisschen mehr gerechnet. Ist natürlich immer schwer zu sagen, womit Nintendo da letztendlich hin will. Das werden wir gleich im großen Thema nochmal rausgreifen und näher besprechen. Nur rein zu den Specs. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Gerade, dass der CPU sogar schwächer ist ein bisschen als die derzeitige Generation. Macht mir so ein bisschen Bedenken, weil es ja letztendlich immer dasselbe Zusammenspiel ist. Ich meine, das kenne ich als PC-Spieler sehr gut. schneller CPU mit langsamer GPU kann nicht viel leisten im Videospielbereich und eine sehr schnelle GPU wird durchaus auch gebremst von einem langsamen CPU. Das heißt also, wenn das nicht Hand in Hand geht, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Letztendlich werden die beiden natürlich ungefähr auf Augenhöhe sein, sodass man trotzdem dafür sinnvoll entwickeln kann, aber trotzdem hätte ich mir da ein bisschen mehr erwartet. Also ich muss sagen, klar, ein bisschen mehr habe ich mir für die Wii U auch erwartet, aber letztendlich decken sich diese Gerüchte, also diese, das, was man von den Specs jetzt bisher weiß, ja, sind ja alles nur Gerüchte bisher, mehr oder weniger, sondern nicht von Nintendo bestätigt, aber bestätigen eigentlich grundlegend meine Erwartung, was ich von der Wii U hatte. Also nach der E3-Präsentation, wo man schon ein paar Spiele sehen konnte, habe ich schon gemerkt, okay, es könnte sein, dass sie ein bisschen stärker ist, aber sehr viel stärker nicht. Also enttäuscht bin ich dahingehend nicht. Muss aber auch sagen, dass ich mich halt auch wieder frage, wo möchte Nintendo damit hin? Weil klar, wie du auch schon gesagt hast, sie können auf jeden Fall mit den momentanen HD-Konsolen, also der PS3 und der Xbox 360, mithalten. Das zeigt auch die Tatsache, dass Multiplattform-Titel, die jetzt demnächst erscheinen, wie Assassin's Creed 3, auch auf der Wii U erscheinen werden und auch vergangene Titel wie Mass Effect 3 oder was wurde noch angekündigt, Batman Arkham City auch noch für die Wii U erscheinen, aber da ist halt auch dahingehend wieder die Frage, wie lange wird dieses Gleichbleiben der Specs von den drei Konsolen halten. Also ja, ich denke maximal ein Jahr. Also das, was jetzt, wo die Branche von ausgeht, ist, dass zumindest Ende nächsten Jahres die nächsten Konsolen kommen, im Laufe des nächsten Jahres angekündigt werden. Das heißt also, im Idealfall hat Nintendo wirklich 12 Monate, in denen sie auf Augenhöhe sind, beziehungsweise leicht besser. Es würde natürlich kaum Exklusivtitel irgendwie sichern, die jetzt grafisch enorm aufwendig sind und wo die anderen beiden Konsolen hinterherhinken. Zumal ja auch eine neue Konsole am Anfang ihres Lebenszyklus weit von dem entfernt ist, was sie wirklich leisten kann. Ich meine, auch die Entwickler müssen sich erst an die Konsole gewöhnen. Die ersten Spiele, die vielleicht exklusiv für Wii U entwickelt werden, werden garantiert nicht das komplette grafische Potenzial nutzen. Und entsprechend auch Multiplattform-Titel werden garantiert jetzt irgendwie nicht so fantastisch viel besser aussehen, wie sie theoretisch könnten auf der Wii U im Vergleich zur Xbox 360 und PS3. Das stimmt natürlich, ja. Es ist halt die Frage, ob, wenn jetzt angenommen die PlayStation 4 und die Xbox 720 erscheinen Ende nächsten Jahres, ist dann die Frage, ist dann der Grafikvorsprung dieser zwei Konsolen bereits so groß, dass selbst das Potenzial, was die Wii U hat, schon gar kein Aufsehen mehr erregen wird. Also, dass schon die PS4 beim Launch schon so toll aussehende Spiele hat, dass man eigentlich sagen kann, okay, die Wii U wird grafisch auf jeden Fall gar keine Rolle mehr spielen. Na gut, die Sache ist halt die, wir sind natürlich jetzt mit 1080p eigentlich, wir sind bei Full HD angelangt. Was jetzt noch das einzige große Ding im Grafikvorschrittbereich ist, ist 120 Hertz Monitoren und 3D, was beides, was in jedem Fall gimmicky bleiben wird, garantiert, glaube ich zumindest. 3D wird nicht die große Revolution im Bereich Videospielgrafik der nächsten Jahre sein, glaube ich zumindest persönlich nicht dran. Kurzer Vergleich, das, was wir über die PS4, Xbox 720, falls sie tatsächlich letztendlich so heißen überhaupt, das sind natürlich auch alles Titel, die wir jetzt verwenden, einfach aus... Ja, PlayStation 4 bin ich mir ziemlich sicher, dass sie so heißen wird eigentlich. Aber ja gut, okay, stimmt. Ja, stimmt. Aber auf jeden Fall, die werden definitiv, also so wie man es jetzt heute auch gelesen hat, vermutet man einen 6- oder 8-Kern-CPU da drin, was ich persönlich völlig übertrieben finde, aber das kann man ja an anderer Stelle noch besprechen. Und auf jeden Fall eine Grafikkarte, die jetzt auch ohne Probleme halt mit 1080p aufwarten kann. Der größte Vorteil, der letztendlich entstehen wird, glaube ich, ist DirectX 11. Die Wii U unterstützt kein DirectX 11, sondern 10. 10 war ja sowieso so ein bisschen, naja, der Stiefsohn der DirectX-Serie, der nicht so richtig unterstützt wurde und der auch nie so richtig bei Entwicklern Anklang gefunden hat, so ähnlich wie Windows Vista, das relativ schnell übergangen wurde, letztendlich durch einen Nachfolger. Das ist jetzt DirectX 11 und das, glaube ich, wird letztendlich einen großen Unterschied ausmachen. DirectX 11 ermöglicht den Entwicklern dann doch noch wesentlich mehr technische Spielereien, die sie nutzen werden, und da kann dann die Wii U wieder nicht mehr mithalten. Also selbst wenn sie vielleicht technisch dazu bereit wäre, diese Spiele trotzdem noch darzustellen, glaube ich, wird das größte Problem sein, sie unterstützt kein DirectX 11. Und das wird dann wieder bedeuten, Multiplattform-Titel für alle drei Plattformen wird es kaum geben, weil kein Entwickler sich auf DirectX 10 beschränken möchte, wenn er DirectX 11 haben kann. Also es muss dann Ports geben und das ist wieder die Frage, wer portet für diese Konsole und was passiert letztendlich dann mit der Konsole überhaupt zu dem Zeitpunkt, wo das relevant wäre. Das führt uns vielleicht ja auch schon ins Hauptthema. Deswegen würde ich sagen, beenden wir die Diskussion über die Specs einfach hier und gehen dann einfach ins Hauptthema über. Ja, also die Frage ist jetzt eigentlich natürlich, was möchte Nintendo mit der Wii U erreichen oder wen möchte Nintendo mit der Wii U erreichen? Also viele Core-Fans, die haben ja gehofft, dass mit der Wii U Nintendo so wieder ein bisschen zu den Core-Fans zurückgeht und wieder ein bisschen weg von den Casuals. Und ich meine, klar, letztendlich, die Nintendo-Fans sind ja keine reinen Grafikfetischisten. Also Nintendo hat schon immer mehr ausgemacht als nur die reine Grafik. Und ich denke natürlich, dass das neue Steuerungsprinzip, also mit dem neuen Controller, mit dem Tablet-Controller, dass Nintendo da mit Sicherheit wieder extrem viele innovative Gameplay-Ideen in ihre First-Party-Titel implementieren wird, genauso wie sie es mit der Wii gemacht haben. Und dementsprechend natürlich vor allem am Gameplay feilen werden. Das Problem, das ich aber dann wieder sehe, ist, ich glaube, also bei der Wii war eigentlich das schon das Problem, dass außer Nintendo selbst die Third-Party-Entwickler nicht wirklich mit den technischen Möglichkeiten, die sie mit der Wii gehabt haben, arbeiten konnten. Also die Motion-Steuerung war wirklich nett und Nintendo war eigentlich die Einzigen, die wirklich was damit angefangen haben. Beim Rest der Spieler hatte das immer das Gefühl, okay, wir bauen jetzt irgendein Feature ein, damit der Spieler irgendwie seine Wii-Mode bewegen muss. Egal, ob es Sinn macht oder nicht, also einfach nur, damit es drin ist. Es war dieses typische Wiggle. Alle hatten irgendwie Wiggle drin. Du musstest immer irgendwie den Controller schütteln. So. Und es war eigentlich fast egal, wofür. Aber irgendwie musstest du es reinbringen, ja. Und ich frage mich da halt, ob man die Core-Fans wirklich nur mit First-Party-Titeln an der Stange halten kann. Also, wenn ich mir die E3-Pressekonferenz anschaue, die Reaktion darauf. Ich meine, die Leute, die sich so eine Pressekonferenz auf der E3 im Stream anschauen, das sind ja keine Casual-Gamer, sondern wirklich nur Spieler, die sich dafür interessieren und wirklich auch ihr Herzblut da reinstecken. Und ich meine, die Reaktionen waren durchgehend negativ. Ich glaube, ich habe lange keine E3-Pressekonferenz mehr gesehen, wo wirklich sich alle aus allen drei Lagern sich einig waren, dass diese Präsentation einfach kacke war. Also, ja. Das ist... Ich weiß nicht, was hast du davor gehalten? Also ich finde es schwierig. Also ich beschäftige mich natürlich auch zwangsläufig mit dem Konsolenmarkt, einfach weil er für mich als PC-Spieler leider viel zu relevant ist, weil ich halt darauf angewiesen bin, dass die meisten Leute, die für Konsolen entwickeln, und das ist nun mal der größere Markt, sich auch immer noch ein bisschen um den PC kümmern. Es gibt wenige, fast keine exklusive PC-Entwickler. Entsprechend habe ich es natürlich auch verfolgt und ich finde, andererseits hat mich das nicht groß überrascht. Also ich meine, klar, was mich überrascht hat, war, dass die Wii U so nach der Pressekonferenz ein bisschen wirkte, wie die PS Vita jetzt wirkt. Man hatte das Gefühl, es gibt am Anfang kein großes Kaufargument. Sie haben im Grunde genommen nichts angekündigt, wo ich sagen würde, wow, na endlich, das muss ich haben. Und da haben wir ja auch jetzt gerade schon drüber geredet, quasi ist die Frage halt, was macht man mit den Core-Gamern? Also wollen sie die wirklich überhaupt erreichen? Das ist überhaupt die Frage, die ich mir stelle. Letztendlich haben sie jetzt ein Jahr lang Vorsprung und ich denke, das wollen sie nutzen damit, dass sie halt dafür sorgen werden, dass möglichst viele Multiplattform-Titel aktuell auch auf der Wii U erscheinen, was natürlich tatsächlich zum Core-Markt beitragen könnte. Frage ist bloß, was passiert nach diesem Jahr? Was passiert, wenn PS4, Xbox 27 rauskommen und die Wii U wieder hinterherhinkt? Dann sind sie quasi darauf angewiesen, dass es Entwickler gibt, die immer noch für den Kernmarkt für sie produzieren, und ich halte das für sehr fragwürdig, dass es tatsächlich der Fall ist. Und dann sind sie wieder auf das angewiesen, was die Wii schon ausgemacht hat, nämlich die andere Art und Weise, wie man das Spiel erlebt. Also es geht dabei dann weniger um technischen Fortschritt, sondern es geht eher darum, die Spielerfahrung an sich zu verändern, indem man eben Motion-Steuerung hat, indem man andere Spielprinzipien hat. Und ich glaube, das werden sie auch wieder relativ gut hinkriegen. Und es gibt ja auch durchaus Entwickler, die sagen, naja, wir finden es wesentlich spannender. Letztendlich werden die PS4 und die Xbox 720 diesen ganzen Konsolen, das ist eigentlich die Neuerfindung des Bitwars so ungefähr wieder, werden sie unter sich ausmachen, während die Wii ja auch schon damals, als es derselbe Fall war mit Xbox 360 und PS3, völlig abseits von dem trotzdem extrem viel Konsolen verkauft hat und einfach einen komplett anderen Markt erschlossen hat, der für Videospielkonsolen vorher überhaupt gar nicht erreichbar war und sie einfach um andere Dinge gekümmert hat. Sie haben letztendlich, anstatt die Spielerfahrung in gewissen Hinsichten, wie zum Beispiel Grafik oder sowas, zu verbessern, haben sie die Spielerfahrung einfach verändert. Und ich glaube, das wird wieder der Kern des Ganzen sein, aber dann ist halt die Frage, naja gut, wenn man schon eine Wii hat für eben diese Art von Spielerei, wer kauft sie noch eine Wii U? Ja genau, das frage ich mich halt auch. Also ich glaube, ich meine, der Erfolg der Wii lag ja eigentlich daran, dass extrem viele Personen oder Leute in der Bevölkerung, die normalerweise überhaupt nichts mit Videospielen zu tun haben, sich eine Wii gekauft haben, weil das relativ leicht, sag ich mal, accessible war. Es sah nicht so kompliziert aus, es hat Familienunterhaltung hervorgehoben, da wo die ganze Familie mitspielen kann. Und ich frage mich halt, ob solche Leute, die eine Wii besitzen, wirklich das Verlangen verspüren, oh mein Gott, da kommt jetzt eine neue Konsole von Nintendo, die muss ich jetzt haben. Also ich bezweifle das. Also ich glaube, diese Art von Spielern ist ganz zufrieden mit der Wii und wird auch noch 10 Jahre theoretisch mit der Wii zufrieden sein. Und zur Sache mit den Core-Gamern, also klar, wenn du von Nintendo kannst du immer warten, es wird ein neues Zelda geben, es wird ein neues Super Mario geben. Natürlich, ja, die bekannten Nintendo IPs werden kommen, auch wenn sie bisher noch nicht angekündigt werden. Na gut, Super Mario ist ja schon angekündigt. Genau, aber ich frage mich halt, okay, was zeigen die Third Parties momentan? Also welche Core Games kann man von den Third Parties erwarten? Und ich meine, was wir halt bisher gesehen haben, sind halt entweder Sachen, die auch auf der PS3 und auf der 360 erscheinen, wie Assassin's Creed 3. Und da frage ich mich halt, ich besitze eine PS3 und eine Xbox 360. Brauche ich jetzt für ein bisschen bessere Grafik vielleicht auf der Wii U die Wii U, damit ich Assassin's Creed 3 darauf spielen kann? Wahrscheinlich eher nicht. Das gleiche mit Mass Effect 3. Ich meine, ich habe Mass Effect nicht gespielt, aber wenn ich Mass Effect 3 spielen möchte, ich habe auch schon zwei Konsolen, die das auch können. Wahrscheinlich auch nicht sehr viel schlechter. Und bisher gibt's auch von den Thirds keine richtig fette Ankündigung. Also zumindest fällt mir keine ein, wo ich sage, oh mein Gott, die Thirds. Zumindest nichts, was wirklich den Kernmarkt anspricht. Ja, das richtig stimmt schon. Also ich finde es auch relativ, das ist natürlich echt so eine Sache. Die meisten Gamer, die sich jetzt, die drüber nachdenken, sich eine Wii U zu kaufen, und zwar eben aus den Gründen, weil sie eine Next-Gen-Konsole haben wollen, die müssten theoretisch, damit das Wii U-Prinzip wirklich greift, am besten gar keine Konsole haben zu diesem Zeitpunkt. Die müssten sich die Wii U als wirklich derzeitige Generationskonsole kaufen, als HD-Konsole. Davon gibt es aber, glaube ich, kaum noch jemanden. Ich meine, die Xbox 360 und die PS3 sind jetzt schon so lange im Handel, der sind eigentlich am Ende ihres Lebenszyklus, was ja darüber schon spricht, wie lange sie wirklich schon vorhanden sind. Wer hat denn jetzt tatsächlich von den Leuten, die wirklich gerne spielen wollen, noch keine von den beiden aktuellen Konsolen und will sich deswegen eine Wii U kaufen? Und weil für die Leute, die eine aktuelle Konsole haben, gibt es wiederum keinen Grund. Sie hat keinen Vorsprung, der so groß wäre, dass man sagen müsste oder könnte, wow, dieser Grafikvorsprung, der ist es mir wert, mir eine neue Konsole zu kaufen. Sie hat in Zukunft, wenn die nächste Generation von Konsolen rauskommt, hinkt sie wahrscheinlich eher wieder hinterher und hat wieder nur ihre Gimmicky-Sachen, die man im Zweifelsfall auch jetzt schon als Spieler mit einer Wii abgedeckt hat. Ich kenne auch genug Spieler, die entweder eine Xbox 360 oder eine PS3 zu Hause stehen haben und sie einfach zusätzlich eine Wii gekauft haben, die ja am Ende und jetzt auch gerade zur Zeit wieder echt relativ günstig ist, die man sie einfach mal nebenher in einem Sale, es gibt regelmäßig bei Mediamarkt mal das Angebot mit einem Spiel zusammen für 100 € oder sowas, hat man schon gesehen, die Leute haben sich dann einfach zwischendurch auch schon mal eine Wii gekauft. Das heißt, auch das haben sie abgedeckt. Und ich glaube, die meisten Leute werden dann sagen, naja gut, es ist nur noch ein Jahr. Alle Spiele, die für die Wii U rauskommen, kann ich auch immer noch auf der 360 oder der PS3 spielen. Ich warte einfach ein Jahr, spare mir das Geld und hole mir dann halt einfach eine von den wirklichen Next-Gen-Konsolen. Und das könnte natürlich der Wii U, ja, ein Stück weit das Genick brechen. Also ich meine, im Kernmarkt, ja, ist es jetzt nicht so, dass es eine große Überraschung wäre, wenn sie da tatsächlich irgendwie keinen richtigen Fuß fassen kann. Aber ist auch die Frage, wie viel ist so ein Casual-Markt noch übrig, der tatsächlich eben eine Konsole haben will. Ich meine, das typische Prinzip, ich kaufe mir alle paar Jahre eine neue Konsole, ist aber auch wieder ein Prinzip des Kernmarkts und nicht des Casual-Markts. Wie du schon gesagt hast, die Leute, die eine Wii haben, die wollen im Zweifelsfall für die nächsten 5, 6, 7 Jahre keine neue Wii quasi oder eine Wii 2.0, was die Wii ja ein Stück weit ist, Wii U ja ein Stück weit ist. Die haben ihre Wii, die sind damit zufrieden. Ist natürlich die Frage, wie ist der Support weiter? Werden weiterhin Spiele für die Wii entwickelt, wenn die Wii U erstmal da ist? Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass es genug Casual Gamer gibt, die sagen, naja, ist mir auch egal, dann kommen eben keine neuen Spiele. Die ich habe, machen mir immer noch Spaß genug. Ich meine, für die Wii U, was jetzt angekündigt ist, sind wieder viele Sportspiele. Ist sowas wie Nintendo Land. Sind halt irgendwelche Dinge, die auch für die Kernkonsolen rauskommen, wie zum Beispiel Mass Effect 3 in Port und Assassin's Creed 3, das parallel einfach rauskommt, auch auf der Wii U. Es gibt für keine der beiden betroffenen Gruppen, sowohl Core-Gamer, also wirklich richtige Spieler, und auch Casual-Gamer, die halt eher nebenher spielen, für beide gibt es kein richtig großes Kaufargument für die Wii U. Und das könnte tatsächlich insgesamt ein Problem werden. Wenn sich Nintendo darauf verlässt, naja, das wird wie die Wii sein, die verkauft sich einfach gut, weil sie halt einen komplett anderen Markt anspricht, dann könnte es tatsächlich sein, dass sie damit einfach falsch gelegen haben. Also ich sehe das ähnlich, ich meine klar, das kann man jetzt von vornherein nicht sagen. Die Wii wurde am Anfang auch mehr oder weniger belächelt und natürlich, es kann natürlich schon sein, dass Nintendo seinen Erfolg wiederholen wird, aber ich teile eigentlich deine Zweifel, also vielleicht auch als Core-Gamer selbst, dass Nintendos Rechnung dieses Mal aufgehen wird. Also letztendlich, wenn man sich die E3-Pressekonferenz anschaut, hat man auch da wieder gesehen, ich glaube, Nintendo will auch wirklich eher wieder den Casual-Markt erreichen. Das sieht man daran, wie viel Zeit sie allein für die Präsentation von Nintendo Land verschwendet haben. Ja. Also wenn man den Live-Ticker mitgeguckt hat, da waren alle wirklich so, oh mein Gott, jetzt muss aber gleich noch was kommen, anstatt, und am Ende war dann, okay, wir zeigen euch noch was, und was war es dann? Es war kein neues Zelda, sondern es war ein Pixelfeuerwerk über Nintendo Land, was auch noch extrem hässlich aussah. Ich bin der Meinung, Nintendo versucht wahrscheinlich zu sehr, sich an den Casual-Markt zu klammern. Und klar, es gibt genug Nintendo-Fans, die werden sich die Konsole kaufen, allein für die Nintendo-IPs. neulich gab es schon einen Analysten, der gesagt hat, Nintendo-Fans kaufen eh alles, was von Nintendo ist. Wie das mit Fanboys ja nun mal so der, ne, so die Art und Weise ist. Wobei man natürlich dazu sagen muss, Nintendo hat eine riesige und sehr treue und sehr alte Fanbase. Ist natürlich richtig. Ja, also wahrscheinlich wird es genug Leute immer noch geben, die das erstmal kaufen. Aber ja, ob das wirklich über den Lebenszyklus reicht oder reicht, um sie überhaupt wirklich kommerziell erfolgreich zu machen? Spätestens wenn das erste Zelda für die Wii U erscheint, wird eh jeder Nintendo-Fan in irgendeiner Weise sich überlegen, eine Wii U zu kaufen. Ja, das ist so eine Sache. Auch bei Zelda, da bin ich natürlich, muss man natürlich auch dazu sagen, das führt uns natürlich in ein anderes Thema, das wir eigentlich gar nicht besprechen wollen. Das schneide ich jetzt einfach nur mal kurz an. Nintendos Umgang mit den First-Party-Titeln, mit ihren eigenen IPs. Ich meine, gucken wir uns Mario an, gucken wir uns Zelda an. Gerade Zelda ist in den letzten Jahren groß eine Kritik gewesen. Die beiden letzten rausgekommenen Zelda-Teile waren beide nicht so erfolgreich und nicht so beliebt bei den Fans. Wobei die Rezensionen waren eigentlich ganz gut in Tests. Ich meine, ich habe die Spiele nicht gespielt, aber also die Wertungen waren schon gut. Aber ich habe auch zum Beispiel bei Skyward Sword, das ja letztes Jahr erschienen ist, das ist eigentlich im Release, also es war ja ist kurz vor Weihnachten, glaube ich, gelauncht und ist irgendwie ziemlich untergegangen, also zwischen den ganzen anderen Titeln, die da erschienen sind in der Zeit. Also ich glaube, es gab auch nicht mehr genug Leute, die sich wirklich so richtig doll dafür interessiert haben. Ich habe selbst das Gefühl gehabt, bei Nintendo-Fans war da eine gewisse Frustration. Also ich persönlich kenne das zum Beispiel ein Stück weit. Davor Twilight Princess, es war angekündigt für den GameCube. Ich als großer Zelda-Fan habe mir damals die GameCube gekauft, die Edition quasi, wo Wind Waker mit dabei war und speziell designter GameCube. Ich habe mich echt super drauf gefreut, habe extrem gerne Wind Waker gespielt. Dann ging es ewig lang hin und her. Dann hieß es irgendwann letztendlich, Twilight Princess wird gar nicht erscheinen für den GameCube, sondern für die blöde Wii, die ich mir persönlich gar nicht kaufen wollte. So dass ich quasi in dem Moment gesagt habe, na toll, ich habe mir unter anderem auch für die Aussicht, dass es Twilight Princess gibt, einen GameCube gekauft. Ich habe mich die ganze Zeit durchaus darauf gefreut, dass ich es spielen kann und jetzt letztendlich wird mir das verwehrt, weil Nintendo das lieber als Launch-Titel für seine neue Konsole nimmt. Dann kam die Wii raus mit Twilight Princess und hatte gerade mit einem First-Party-Titel wie Twilight Princess die größten Probleme, was Steuerung und alles andere anging, weil es eben ein relativ schneller Port war, der ursprünglich eigentlich für den GameCube gedacht war. So dass es quasi letztendlich auf der Wii noch nicht von Anfang an richtig einwandfrei lief. Und ich hatte da das Gefühl, dass da viele Leute schon sehr, sehr verärgert waren über den Umgang von Nintendo mit eben dieser IP. Und dann hat es sehr lange gedauert und dann wurde Skyward Sword angekündigt. Und ich glaube, davon wurde jetzt auch niemand aus den Socken gehauen. Da hatten sich die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, gerade Wind Waker zum Beispiel hat schon relativ viel verändert an dem Zelda-Prinzip. Und obwohl es trotzdem immer noch sehr klassisch war und gerade Skyward Sword hat mich persönlich zum Beispiel wieder, obwohl ich ein großer Zelda-Fan war, überhaupt nicht interessiert. Also es war jetzt irgendwie nichts dabei. Das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, war es sogar Miyamoto selbst, wer war denn das? Wer stand denn da auf der Pressekonferenz und hat versucht, der Wiimote rumzu... Es war Miyamoto. Es war Miyamoto ziemlich, sogar? Ziemlich sicher. Also das war aber bei Twilight Princess noch, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, bei Skyward Sword gab es auch diese wunderbare Pressekonferenz, wo er da stand und mit der Wiimote rumgewurschtelt hat und es nicht hingekriegt hat, dieses Spiel zu steuern. Und das hatte ich dann eher in Erinnerung als irgendwas anderes von diesem Spiel. Und ich muss echt sagen, das war echt ein bisschen schade. Und das ist auch eine Sache, das sind First-Party-Titel, das sind ihre großen IPs, mit denen sie Geld verdienen. Und auch das neue Super Mario ist jetzt nichts, was ich jetzt groß wahrnehmen würde als, naja, das muss man unbedingt als Mario-Fan haben. Also ich, ja, und Nintendo Land sowieso nicht. Ich bin da echt ein bisschen skeptisch, sogar was die First-Party-Titel angeht. Was natürlich noch zusätzlich irgendwie ein Punkt dafür wäre, dass die Wii U tatsächlich irgendwie vielleicht doch irgendwie an vielen Kleinigkeiten scheitern könnte. Gut, Pikmin 3 kommt ja, also Pikmin hat ja eigentlich auch eine große Fanbase. Ich meine, es wird auch ein neues Metroid kommen. Ich glaube, das letzte Metroid, das jetzt in Kombination mit Ninja Fury gemacht wurde, das kam jetzt auch nicht so gut an. Also ich glaube aber, wenn sie ein klassisches Metroid machen würden... Wobei, ja, also aber so richtig schlecht aufgenommen wurde es auch nicht. Also klar, natürlich, es war jetzt nicht so das, was sich die meisten Fans erhofft hatten, aber ich glaube, es lief trotzdem halbwegs gut. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, es gibt sowas wie Metroid, es gibt sowas wie Zelda, es gibt sowas wie Super Mario Brothers und das sind alles die großen Verkaufsargumente in der Vergangenheit gewesen für Nintendo und die sind alle zumindest ein bisschen am Straucheln. Ich frage mich halt auch zum Beispiel, jetzt wurde es gerade erwähnt mit den Nintendo-IPs, ich meine, es ist ja mittlerweile bekannt, dass man bei der Wii U ja nur zwei von diesen Tablet-Controllern gleichzeitig benutzen kann. Ja, das ist ja auch noch. Und jetzt ist die Frage, ich meine, einer der beliebtesten Franchises auf Nintendo-Konsolen ist Smash Bros. Richtig. Jetzt ist die Frage, die mich jetzt interessieren würde, ist, gibt es dann irgendeinen Vor- oder Nachteil, wenn ich zu viel an einer Konsole spiele, ob ich mit der normalen Wiimote spiele oder mit dem Tablet-Controller? Also, na gut, ich meine, richtige Vor- und Nachteile wird es da wahrscheinlich nicht geben, außer dass halt die Wiimote für Smash Bros. Wahrscheinlich eher ungeeignet ist zum Steuern, wobei der Tablet ja wirklich eigentlich eher ein klassischer Controller in dem Sinne ist. Ich meine, es ist ja die Frage, wenn der Tablet natürlich dann die Fähigkeiten des Tablets irgendwie nutzt, dass du dann irgendwie noch eine andere Sichtweise auf das Feld hast oder so weiter. Ob das dann, also das wurde ja schon von vielen noch irgendwie so angekündigt, so könnte das dann nicht irgendwie zu einem Ungleichgewicht kommen, wenn du beim lokalen Multiplayer, je nachdem, ob du einen Tablet-Controller benutzt oder einen anderen Controller. Also ob das dann überhaupt noch in dem Sinne Chancengleichheit ist für alle Mitspieler oder ob es dann immer einen Spieler geben muss, der dann einen speziellen Part übernimmt innerhalb des Spiels. Also ich meine, das kannst du sicherlich auch positiv nutzen, aber wenn es dann irgendwelche Vor- oder Nachteile daraus ergeben, glaube ich, könnte das irgendwie schon auf den Multiplayer so ein bisschen Einfluss durchaus nehmen. Also ich fand's, ursprünglich hatte Nintendo ja auch geplant, dass es 4 Controller gibt, die man gleichzeitig benutzen kann. Das ist ja letztendlich dann nicht möglich gewesen, einfach von der Bandbreite, dass halt einfach die Konsole tatsächlich auch die drahtlose Verbindung aufrechterhalten muss zu allen 4 Controllern und gleichzeitig halt das Bild in Echtzeit streamen muss auf das Tablet. Was ja auch echt schon nicht ganz ohne ist. Und ich meine, das haben sie ja ausprobiert mit 4 Controllern und relativ schnell festgestellt, okay, das führt zu Lags bei allen Controllern. Das ändert dann natürlich letztendlich die Herangehensweise, weil mit Lags kannst du logischerweise nicht arbeiten und jetzt letztendlich haben sie sich auf 2 Controller geeinigt. Hast natürlich recht, alles, was mit 4 Controllern theoretisch gespielt werden muss, bedeutet, dass mindestens 2 Leute eben nicht mit Tablet spielen können und nicht mit dem eigentlichen Controller der Wii U, sondern sich eben dann auf die Wiimote zum Beispiel verlassen müssen, beziehungsweise den GameCube-Controller, den es ja damals auch für die Wii schon gab. Und das ist natürlich auch noch so eine Sache, das stimmt ja. Durchaus. Ich meine, das gleiche Feld ist ja, bezieht ja auch sicher auch auf Mario Kart. Also da kann man zum Beispiel auch überlegen, irgendwie, dass du auf dem Tablet dann vielleicht den Rückspiegel hast oder die Map vom Ding. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, die du mit dem Tablet natürlich hast, die du mit der normalen Wii Mode nicht hast oder mit dem Classic Controller. Ja, das stimmt. Ja, es ist echt wirklich ein bisschen schwierig. Es ist nicht so ganz klar, was da letztendlich draus wird. Man muss es wahrscheinlich wieder abwarten. Aber wie sieht es denn bei dir persönlich denn aus? Könntest du dir momentan vorstellen, eine Wii U zu kaufen? Ja, oder? Gut, ich könnte mir auch nicht vorstellen, eine andere Konsole zu kaufen. Also das ich stimmt. Mein, zum einen bin ich PC-Spieler, die aktuell als Konsole, die ich rumstehen habe, ist ein GameCube und den habe ich mir für eine Handvoll Euro in Japan gekauft. Von daher richtig viel Geld investieren in eine neue Konsole würde ich sowieso nicht. Aber jetzt auch, sagen wir mal, ich hätte das Geld einfach übrig und würde überlegen, mir eine Konsole zu kaufen. Ich wäre persönlich tatsächlich an der Stelle, so wie ich es vorhin beschrieben habe, ich würde sagen, ich könnte mir eine Xbox 360 kaufen, für vermutlich weniger Geld als die Wii U beim Launch. Ich könnte mir eine PS3 kaufen, gleiches Spiel. Hätte es auch noch einen Blu-ray-Player dazu. Ich hätte noch einen Blu-ray-Player dazu und hätte vom Prinzip dieselbe Spielerfahrung, die ich mit der Wii U auch hätte. Oder ich könnte ein Jahr warten und mir wirklich eine Next-Gen-Konsole kaufen. Zumal ja auch noch so eine Sache ist, die Wii hatte ein sehr, na sagen wir jetzt mal, kein wirklich gutes Online-Anbindungssystem. Die Frage ist, was passiert mit der Wii U? Das sind noch Dinge, die wirklich wichtig sind. Das PSN hat auch seine Fehler, aber es funktioniert. Xbox Live Arcade, glaube ich, sind sich alle einig, oder allgemein Xbox Live, läuft wunderbar. Wenn die Wii U in der Hinsicht nicht auch zumindest mithalten kann, wäre das allein schon wieder ein Grund für mich zum Beispiel, das Ding nicht zu kaufen. Und darüber wissen wir noch gar nichts. Doch, man weiß schon ein bisschen was. Also zumindest sie haben sich von den Friendscodes verabschiedet. Achso, ja gut, das weiß man schon. Ich meine, sie haben auch dieses Wii Wada Wada vorgestellt und so weiter. Also die Plattform, es soll auf jeden Fall mehr Online-Anbindungen geben. Inwieweit dieses System wirklich auch funktionieren wird, ist halt die andere Frage. Ich meine, beim 3DS funktioniert meiner Meinung nach online auch noch nicht so wirklich so gut, wie es funktionieren könnte und sollte. Ja, das ist definitiv ein Grund, wo ich auch sage, weiß nicht. Also ich glaube, mittlerweile sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo eine gute Online-Anbindung auch der Konsolen normal oder Standard sein sollte. Allerdings, ja. Und ich sehe es ähnlich wie du. Ich meine, ich bin sogar Konsolenspieler und ich besitze eine PS3 und eine Xbox 360, was an sich eigentlich schon eine relativ komische Kombination ist. Aber ich habe weder den Anreiz gesehen, eine Wii zu kaufen. Natürlich gab es da auch für mich ein, zwei Spiele, die vielleicht interessant gewesen wären. Ich nenne jetzt einmal Xenoblade oder The Last Story, was japanische Rollenspiele angeht. Aber auch die Wii U, muss ich sagen, da ich die zwei HD-Konsolen schon habe, sie geben mir eigentlich nicht so viel Neues. Vor allem, da ich natürlich kein so großer Fan der First-Party-Nintendo-IPs bin. Und da fällt bei mir natürlich schon mal ein gewichtiger Kaufgrund einfach von vornherein weg. Und also nach heutigem Stand würde ich mir auf jeden Fall keine Wii U kaufen, muss ich einfach so sagen. Aber es bleibt natürlich abzuwarten. Ich meine, letztendlich, ich hätte nichts dagegen, wenn es noch was kommt. Konkurrenz belebt das Geschäft und zumal wir auch jetzt nicht unbedingt die Leute sind, die vielleicht damit angesprochen werden wollen. So. Also ich meine, wir sind weder große Nintendo-Fans, noch sind wir First-Party-Fans, also wie gesagt, außer vielleicht Zelda, was ich immer sehr gern gespielt habe. Entsprechend sind wir natürlich auch die Leute, die erreicht werden wollen. Das heißt, wenn wir beide uns das Ding nicht kaufen wollen, ist es vielleicht auch egal. Aber klar, es gibt schon genug Gründe, das Ding tatsächlich nicht zu kaufen. Aber nur mal eine kurze Nachfrage. Ich meine, hast du Twilight Princess dann nicht auf dem GameCube dann noch gespielt? Oder? Ich habe es nicht noch auf dem GameCube gespielt, als es rausgekommen ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich allerdings auch kein GameCube mehr. Entsprechend den GameCube, den ich jetzt habe, den habe ich mir, wie gesagt, in Japan nochmal neu gekauft. Habe es dann aber nicht gespielt. So ein Stück weit aus, ja, Trotz. Ich weiß auch nicht, aus Trotz vielleicht ein bisschen. Ja, es ging mir ein bisschen ums Prinzip so ungefähr, dass ich gesagt habe, nö, jetzt so im Nachhinein möchte ich es auch nicht für ein GameCube haben. Wobei es mich an sich eigentlich als Zelda, wenn ich es jetzt unabhängig von Plattform und allem anderen betrachte, einfach als Zelda-Spiel hätte es mich schon interessiert durchaus. Vielleicht werde ich mir immer noch mal für meinen GameCube holen, wer weiß. Aber dafür ist jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu spät. Mal abwarten. Damit sind wir eigentlich am Ende des Hauptthemas. Haben vielleicht schon so ein bisschen zu viel geredet. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, und davon gehen wir eigentlich stark aus, dass ihr dazu eine Meinung habt, dann bitte meldet euch bei uns. Kommentiert bei uns die Links, kommentiert auf unserer Seite, auf unserer Facebook-Seite. Überall, wir freuen uns über alles, wir wollen mitdiskutieren. Es wird in Zukunft auch ein Forum geben, das Ganze ein bisschen einfacher wird, aber jetzt für den Moment, bitte meldet euch. Und alles, was wir als besonders gutes Argument empfinden oder alles, was irgendwie noch nicht bei uns erwähnt wurde und was wir als sehr erwähnenswert empfinden, werden wir dann in der nächsten Folge einfach nochmal als Rückblick quasi vorlesen, auf jeden Fall, was aus der Community gekommen ist. Jetzt noch der letzte Punkt, der Abschlusstagespunkt, die Tasties. Eine kleine Empfehlung, wir werden alle 2 Wochen, wenn unser Podcast rauskommt, immer eine kleine Empfehlung aussprechen. Das kann letztendlich alles sein, es hat natürlich immer mit Videospielen zu tun, aber das können aktuelle Spiele sein, die wir gerade spielen, Klassiker, den wir wiederentdeckt haben, irgendwelche anderen aktuellen Sachen, auf die ihr vielleicht irgendwie aufmerksam gemacht werden solltet, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich werde einfach mal anfangen. Ich habe jetzt mir am Launchtag die Dark Souls Prepare to Die PC-Edition gekauft, weil ich einer von denjenigen war, die damals diese Petition im Internet unterschrieben haben, damit Dark Souls auf den PC kommt. Ich habe mich super geärgert, schon damals beim ersten Demon's Souls, dass es nicht für den PC erschienen ist, beziehungsweise Demon's Souls war ja damals sogar noch PS3-exklusiv. Dark Souls ist jetzt auf dem PC erschienen, es ist ein absolut gerader Port, wie er nicht anders geht. Sie haben es sich wirklich einfach gemacht. Zu ihrer Verteidigung, natürlich sind sie ein Konsolenstudio, ein japanisches Konsolenstudio, das sich auch vor allem eher mit der PS3 beschäftigt hat bislang. Trotzdem, man hätte ein bisschen Mühe sich geben können. Ich meine, nicht mal die Button-Erklärungen sind verändert worden. Es ist immer noch, da steht immer noch das A von der Xbox. Also sie haben einfach die Xbox-Version genommen und geportet. Wahrscheinlich, weil es einfacher war von der Architektur. Trotzdem, wenn ihr ein Gamepad zu Hause habt, im Idealfall ein Xbox 360-Pad, was ja sowieso eigentlich der Standard heutzutage auch bei PC-Pads ist, und euch für derartige Rollenspiele begeistern könnt, guckt es euch an. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe einen Heidenspaß dran. Hätte ich gar nicht mal gedacht. Ich wusste schon, dass ich Lust drauf habe, aber jetzt, wo ich spiele, gefällt es mir sogar besser, als ich vorher erwartet hätte. Von mir also eine Empfehlung mit Einschränkungen, aber wenn ihr mit gewissen Port-Problemen leben könnt, es gibt schon einen Fix dafür, dass die Auflösung hochgeschraubt werden kann, damit ihr zumindest ein Full-HD spielen könnt. Es ist nicht besonders hardware-hungrig. Guckt es euch einfach an. Mir macht es enorm viel Spaß. Ja, cool. Also ich hab mir auch schon ein bisschen über die Schulter sehen können und dann auch gleich gemerkt, dass die Maus- und Tastatursteuerung nicht wirklich gut funktioniert Vollkommen hat. Vollkommen richtig. Also wenn ihr kein Gamepad habt, also ich glaube, das ist kein Vergnügen. Ich meine, ich habe das Spiel selbst auf der Konsole leider aufgrund mangelnder Zeit noch nicht gespielt, aber das, was ich bisher gesehen habe, Atmosphäre und so weiter, absolut empfehlenswert. Also wer Lust auf derartige Spiele hat, auf jeden Fall zuschlagen. Bei meiner Empfehlung oder bei meinem Tasty dieses Mal geht es um ein japanisches Rollenspiel, nämlich Tales of Graces F, das bei Ausstrahlung dieses Podcasts bestimmt schon seit 2 oder 3 Tagen erschienen ist in Europa. Ich habe mir die US-Version bereits vor ein paar Monaten gekauft und dementsprechend das Spiel auch schon extrem lange gespielt, also bestimmt schon 100 Stunden mittlerweile. Und ich muss sagen, klar, Leute, die Tales kennen, es hat eine etwas kitschige, aber typische Tales-of-Story, aber extrem sympathische Charaktere, also sehr viel sympathischer als viele andere Tales-Charaktere, die ich bisher gekannt habe. Sie haben das Action-Kampfsystem überarbeitet und es macht noch mehr Spaß als vorher. Ich meine, ich war schon früher immer ein riesiger Fan des Kampfsystems von Tales of und das, was sie daraus gemacht haben, macht jetzt so viel mehr Spaß. Grafisch kann man natürlich nicht so viel warten, es ist halt ein Port von der Wii-Version, natürlich bisschen verbessert, HD-Auflösung hat's, aber es sieht ehrlich gesagt so aus wie ein verbessertes PS2-Spiel grafisch. Da sollte man also nicht zu viel erwarten, aber an sich ein extrem solides japanisches Rollenspiel. Also wer ein Fan von japanischen Rollenspielen ist oder von Tales of Spielen allgemein, soll sich das Spiel auf jeden Fall anschauen. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass es nicht Es ist ja nicht gang und gäbe, dass so ein Tales of Spiel in Europa erscheint. Also Kenner werden wissen, dass sich Namco extrem schwer damit tut, so ein Spiel nach Europa oder generell in den Westen zu bringen. Der Nachfolger Tales of Cilia ist bereits angekündigt und ob dann der Nachfolger von Tales of Cilia, Tales of Cilia 2, auch im Westen erscheinen wird, kommt natürlich ganz darauf an, wie die Verkaufszahlen im Westen sind. Also, falls ihr Fans von japanischen Rollenspielen seid, kauft das Spiel und zeigt Namco damit, dass wir mehr von solchen Spielen haben wollen. Ja, ich habe wieder dann quasi als Gegenwurf bei Joe über die Schulter geschaut, als er ein wenig Tales of Graces gespielt hat. Und ich muss sagen, mir persönlich, ich kann mit japanischen Rollenspielen nicht viel anfangen, aber zumindest das Kampfsystem hat mir sehr gut gefallen. Fand ich relativ ansprechend. Story, Charaktere, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist nichts, was mich groß anspricht oder was mir groß gefällt. Aber das Kampfsystem zumindest fand ich auch echt ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, ich unterstütze ihn in der Hinsicht. Es wird sowieso relativ wenig quasi geportet. Es ist immer so ein bisschen ein kleines Spiel darum, ob man jetzt solche Spiele hier in Europa kriegt. Das ist jetzt rausgekommen. Wenn euch sowas gefällt, dann unterstützt das Ganze. Kauft's euch und vielleicht wird's dann beim nächsten Mal ein bisschen weniger hin und her, ein bisschen weniger Hoffen und Bangen geben und es erscheint vielleicht gleich direkt. Wunderbar, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Nächste Woche wird die eine Woche sein, in der nichts passiert. Dann übernächste Woche wird es am Sonntag wieder die nächste Folge geben. Themen und sowas, alles Aktuelle, was unseren Podcast betrifft, könnt ihr unserer Facebook-Seite oder unserer Homepage entnehmen. Falls ihr euch, wie gesagt, irgendwie äußern möchtet mit Kritik oder Lobeshymnen oder vielleicht noch mehr Kritik unbegründet, Hass und Todesdrohungen, meldet euch einfach bei uns im Internet. Wir sind da komplett abgehärtet. Wir freuen uns über alles. Ist ja Aufmerksamkeit. Was anderes wollen wir ja letztendlich nicht. Wir wünschen euch noch ein paar schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Bis denne.